sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im Mai wollen wir uns befassen mit Pressefreiheit und einem Artikel aus der direkten Aktion der anarcho-syndikalistischen Zeitung, Ausgabe Mai-Juni. Dann wollen wir uns mit Fracking befassen, also das durch Hineinpressen von Flüssigkeit, Erdöl und Erdgas gewonnen werden kann, mit einem Artikel aus Analyse und Kritik von Mitte April. Und dann wollen wir den NSU genauer betrachten, ebenfalls mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik, ehe wir uns dann abschließen den Mietrechtsverschlechterungen, die seit dem 1. Mai in Kraft getreten sind, befassen werden. In unserem ersten Artikel aus der direkten Aktion der anarcho-syndikalistischen Zeitung, die ja alle zwei Monate erscheint, gibt es einen Bereich Betriebe und Gesellschaft, und dieser ist geschrieben von der Mediensektion der FAU Berlin, also der Freien Arbeiterunion, und dieses ist eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft. Sie hat bundesweit knapp über 200 Mitglieder, schafft es trotzdem, erfolgreich im Verfassungsschutzbericht zu erscheinen. Und sie ist in der Internationalen Anarchistischen Assoziation mitorganisiert, also ist der deutsche Ableger der berühmten CNT in Spanien und dieses weltweiten anarcho-syndikalistischen Verbandes. Und aus dieser Zeitung der FAU wollen wir euch einen Artikel vorstellen, der heißt Dimensionen der Pressefreiheit, Pressefreiheit in Deutschland, Pressefreiheit im Kontext. Pressefreiheit ist ein großes gesellschaftliches Gut. Wird die Pressefreiheit angegriffen, so ist dies ein Alarmsignal. Deutschland rangiert im Ranking der NGO Reporter ohne Grenzen auf Platz 17 und hat damit eine mittlere Position. Reporter ohne Grenzen bemängelt maßgeblich die abnehmende Vielfalt der Presse. Aus Geldmangel arbeiten immer weniger Zeitungen mit eigener Vollredaktion. Mehrere Redaktionen wurden 2012 komplett geschlossen, heißt es in dem Bericht. Abnehmende Pressevielfalt bedeutet eine abnehmende Pressefreiheit, beklagen die Reporter. Die Abhängigkeit von Werbung und PR bemängelt Reporter ohne Grenzen, ebenso wie die Schwierigkeit, an Informationen von Behörden zu kommen. Sorge bereitet Reporter ohne Grenzen die Diskussion um ein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Aber auch Neonazis werden als reale Bedrohung für JournalistInnen erwähnt. Skandalos wird es derweil, wenn der Staat JournalistInnen als Hilfspolizisten missbraucht, die sich unter anderem oder auch insbesondere um die Berichterstattung über soziale Bewegungen bemühen. Hier entsteht eine gefährliche Mischung für JournalistInnen wie für AktivistInnen, in der sich die Bewegung aus Schutz vor JournalistInnen aktiv abwendet, dadurch aber Gefahr läuft, sich zu isolieren. Von Pressefreiheit bleibt ebenso wenig übrig. Deshalb wurde der Fall der bundesweiten Razzien gegen Fotojournalisten, die den europaweiten antikapitalistischen Aktionstag M31 dokumentierten, im März auf einer Veranstaltung der Mediensektion der FAU Berlin mit einem betroffenen Fotografen und einem Anwalt noch einmal neu aufgegriffen und diskutiert. Dabei wurde in der Diskussion klar, die willkürliche Grenze des Schutzes der Pressefreiheit für Personen, konkret Redaktionsräume und dazu zählen auch Wohnungen freier JournalistInnen, unterliegen einem besonderen Schutz, vollzog sich zumindest in diesem Fall politisch wie ökonomisch. Die Frage, wo fängt Journalismus an und ab wann ist er schützenswert, wurde im Fall der Fotojournalisten, welche zum Teil brachiale Durchsuchungen lediglich aufgrund ihrer Arbeit an jenem Aktionstag über sich ergehen lassen mussten und nicht einmal als Beschuldigte galten, exemplarisch aufgeworfen. Denn während jene, die ihren Journalismus später hauptberuflich nachweisen konnten, mittlerweile ihr Material zurückerhalten haben, die Razzien fanden unter der Begründung statt, nach Fotos zu suchen, welche eine Straftat dokumentieren, müssen die anderen, die im Rahmen des ehrenamtlichen Bewegungsjournalismus vor Ort fotografierten, weiterhin mit den Folgen leben. Das wirtschaftliche Gütesiegel der Hauptberuflichkeit, welches darüber entscheidet, ab wann etwas Journalismus ist, der durch die Pressefreiheit geschützt gehört, wurde von allen Anwesenden haupt- wie Nebenberuflichen abgelehnt. Die Realität, in der viele Freie nicht von ihrem erstrebten Beruf leben können und anfangs, wenn nicht sogar jahrelang, in der journalistischen Nebenberuflichkeit stecken, muss in der Diskussion um den Schutz der Pressefreiheit ebenso, gerade aus einer gewerkschaftlichen Position, mitgedacht werden. Alle betroffenen Fotojournalisten unterlagen letztlich auch der behördlichen Disqualifizierung als Szenefotografen, was die politische Grundlage für eine Sonderbehandlung legte, ohne Schutz durch Pressefreiheitsrechte. Sie sollten der Polizei erhofftes Material in einem zweifelhaften Fall liefern. Dadurch wird Misstrauen gesät, gerade wenn das Resultat staatliche Repression ist. Gerade für Journalistinnen, die sich als bewegungsnah verstehen, kann das im Rahmen ihrer Arbeit sehr problematisch werden. Auch dieser Punkt wurde diskutiert. Resümee: Die Pressefreiheit zu stärken und weiterzudenken ist für emanzipatorische Bewegungen wie für journalistische Arbeitende, egal ob ehrenamtlich, politisch und oder hauptberuflich, eine wichtige Aufgabe. Und Vorwand für diese Durchsuchungen, die bundesweit stattgefunden haben bei Pressefotografinnen, die dann später unterschieden wurden in hauptamtliche und ehrenamtliche. Diese Fotografinnen wurden von der Polizei aufgesucht, da sie bei den M31-Protesten, also im Mai letzten Jahres in Frankfurt bei diesen Großdemonstrationen gegen die Europäische Zentralbank fotografiert haben. Und da wird es jetzt Ende diesen Monats, also Ende Mai, ab dem 29. wieder ein Camp in Frankfurt geben. Und die Proteste werden unter dem Motto stattfinden: Widerstand im Herzen des europäischen Krisenregimes. Und da wird dann am 31. die Blockade der EZB, also der Europäischen Zentralbank, ab 7 Uhr versucht. Und nach der erfolgreichen Aktion soll die Zeil, die Einkaufszone in Frankfurt blockiert werden, der Abschiebeflughafen. Und es gibt auch seit dem 19. April eine Camp-Zusage, und zwar in Frankfurt-Bockenheim. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut einfach unter blockupy-frankfurt.org nach. Und dort findet ihr alle Informationen, sowohl zu den Blockaden am 31. Mai als auch zum 1. Juni zur Großdemonstration, die in Frankfurt ebenfalls stattfinden soll. Nach der Pressefreiheit und einem Artikel aus der direkten Aktion wollen wir uns jetzt dem Fracking zuwenden. Und dieses ist ein Verfahren, um aus Gesteinen Erdöl und Erdgas herauszupressen. Und der Artikel aus der Analyse und Kritik heißt Just Another Bubble. Aber erstmal, wie funktioniert das Fracking und welche Gefahren gehen davon aus? Also es werden aus den Raffinerien bis zu 26 Millionen Liter Wasser versetzt mit 596 unterschiedlichen Chemikalien in die Erde gepumpt. In der Erde befindet sich in einer Tiefe von bis zu 1,5 Kilometern ein ebenso langes, also auch 1,5 Kilometer langes Bohrungsrohr, und die Bohrflüssigkeit wird so dann in das Gestein hineingepresst, und diese Bohrflüssigkeit ist nicht abbaubar und verbleibt im Boden. Und durch dieses Hineinpressen der Bohrflüssigkeit, also von bis zu 26 Millionen Liter Wasser mit den Chemikalien, werden Risse erzeugt in dem Gestein, in dem sich Erdöl oder Erdgas befindet, Und durch dieses Hineinpressen und durch diese Risse wird die Durchlässigkeit des Gesteins bzw. der Gesteinsschichten insgesamt erhöht und so kann das Erdgas oder das Erdöl leichter zur Bohrung hinfließen. Und die Fracking-Flüssigkeit und die Giftstoffe können durch die Bohrungen auch ins Grundwasser gelangen. Große Teile der Chemikalien und des Abwassers verdunsten, anstatt dass sie regulär entsorgt werden können und führen zu sauren Regen. Und die von den Ölquellen emittierten flüchtigen organischen Verbindungen, also eine Mischung aus dem Wasser mit den Chemikalien und dem Erdöl bzw. Erdgas, verursachen Hautkrankheiten, Atembeschwerden und neurologische Schäden. Und für den Betrieb der Bohranlagen werden eben halt zigtausend Liter Diesel benötigt. Also es muss mit großen Pumpen dieses bis zu 26 Millionen Liter Fracking-Flüssigkeit hineingepresst werden in den Boden. Und hierfür wird enorm viel Energie verbraucht. Und in den USA wurde diese Technik bereits mehrfach angewandt. Und hier gibt es bereits Erfahrungen, und zwar über 1000 dokumentierte Fälle von vergiftetem Wasser in der Nähe von Fracking-Anlagen. Durch diese Risse in die Umgebung gelangt natürlich auch diese Fracking-Chemikalien in das Grundwasser und die Chemikalien, die hierbei in das Grundwasser ausgewaschen werden, sind unter anderem Radium, Uran, Quecksilber und natürlich über das Grundwasser verbreiten sie sich auch in der größeren Umgebung und erreichen auch die Großstädte. In Europa regt sich Widerstand gegen den aktuellen Fracking-Boom. Nachdem Hydraulic Fracturing, hydraulische Rissbildung und Shale-Gas, Schiefergas die USA seit einigen Jahren in einen wahrhaften Rausch um den fossilen Brennstoff versetzen, kommt die Debatte nun auch in Deutschland langsam in Schwung. Doch was steckt hinter dem aktuellen Boom, der Energiekonzerne weltweit in Goldgräberstimmung versetzt, die Energiepreise purzeln lässt und Menschen in New York, Frankreich und Bulgarien aus Sorge um ihr Trinkwasser auf die Barrikaden treibt? Eingeleitet wurde die Shale Revolution vor etwa 10 Jahren in den USA. Zwar war die Existenz des unkonventionellen Gases seit längerem bekannt, aber erst durch eine neue horizontale Bohrmethode in Kombination mit Hydraulic Fracturing wurde die Förderung auch wirtschaftlich interessant. Im Unterschied zu herkömmlichem Gas ist unkonventionelles Gas, dazu zählen neben Schiefergas auch Teiggas und Kohleflößgas, in feinporigen Gesteinsschichten eingeschlossen, die durch ein Gemisch aus Wasser und Chemikalien aufgebrochen, gefreckt werden müssen, bevor das Gas an die Oberfläche strömen kann. Brennendes Leitungswasser, schwere Gesundheitsschäden und riesige Mengen hochgiftiger Fracking-Flüssigkeit. Der Film Gasland des US-amerikanischen Filmemachers Josh Fox dokumentiert eindringlich die Folgen der ungebremsten Gaseuphorie. Auch Erdbeben sind im Zusammenhang mit Fracking keine Seltenheit. Vom Zusammenhang zwischen fossilen Brennstoffen und dem globalen Klimawandel ganz zu schweigen. Dem gewaltigen politischen Einfluss der Gasindustrie ist es zu verdanken, dass die Zusammensetzung der Fracking-Flüssigkeit in den USA nicht veröffentlicht werden muss, weil sie dem Schutz des Patentrechts unterliegt. Richtig lukrativ wurde die Suche nach dem Gas mit freundlicher Unterstützung der dem Energiesektor nahestehenden Regierung George W. Bush, die gleich mehrere Umweltgesetze im Zusammenhang mit Fracking außer Kraft setzte. Auch in Brüssel stehen die Lobbyistinnen bereits Schlange, um strikte Umweltauflagen beim Thema Fracking zu vermeiden. In Österreich zog sich der Energiekonzern OMV überraschend aus bereits geplanten Schiefergasprojekten zurück, nachdem eine obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfung eingeführt wurde. Mit anderen Worten, Schiefergas ist wirtschaftlich nur rentabel, wenn bei den Umweltauflagen beide Augen zugedrückt werden. Die größten europäischen Schiefergasvorkommen werden in Polen, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweden, Dänemark und Rumänien vermutet. Während Polen und Großbritannien die Erkundung ihrer Vorkommen mit großem Nachdruck vorantreiben, ist Fracking in Bulgarien und Frankreich aufgrund des erheblichen Widerstands in der Bevölkerung verboten. In Deutschland steht die Verabschiedung eines Gesetzes zur Fracking zwar noch aus, Umwelt- und Wirtschaftsministerium verständigten sich aber kürzlich darauf, die umstrittene Fördermethode zuzulassen. Der BUND sieht in dem Gesetzesvorschlag einen Persilschein für die Industrie. Schiefergasvorkommen werden in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg vermutet. Bereits begonnene Probebohrungen durch ExxonMobil in NRW ruhen bis zu einer Klärung der gesetzlichen Lage. Ein Boom, wie ihn die USA und Kanada erleben, ist in Europa allerdings unrealistisch. Zum einen sind die vermuteten Schiefergasvorkommen in den meisten Ländern vergleichsweise bescheiden. Zum anderen ist die Bevölkerungsdichte in Europa ungleich höher, was die Förderung an vielen Orten unmöglich macht. In der EU sind Schiefergasbohrungen zwar bisher an keinem Ort über das Versuchsstadium hinausgekommen. Dennoch macht sich die Gaseuphorie in Nordamerika bereits heute weltweit bemerkbar. Zum einen befeuert der Gasrausch Spekulationen über die mögliche Verschiebung geopolitischer Interessen. Denn durch den Anstieg der inländischen Gasproduktion sind die USA deutlich unabhängiger von Importen aus den Golfstaaten geworden, was laut einer Studie des BND in Zukunft eine geringere militärische Präsenz der USA in den entsprechenden Ländern zur Folge haben könnte, so sich die Bonanza bewahrheitet. Für ehemalige Ostblockländer ist vor allem die Aussicht auf eine größere Unabhängigkeit von Russland von Bedeutung. In Polen beispielsweise grenzt Kritik an Schiefergasprojekten, die ohnehin nur sehr vereinzelt geäußert wird, fast an Landesverrat. Während Russland um AbnehmerInnen für seine Gaslieferungen fürchten muss, ist die US-Regierung derzeit auf einen globalen Fracking-Werbefeldzug, nicht zuletzt in Osteuropa. Auch China und andere Schwellenländer stehen auf dem Programm, denn wer nach Schiefergas bohren will, kommt um das Wissen amerikanischer Konzerne kaum herum. Vielerorts ist deshalb schon von einem neuen kalten Krieg um Schiefergas die Rede. Zum anderen macht sich der Boom weltweit in Form von sinkenden Energiepreisen bemerkbar. Nicht nur auf dem Gasmarkt gingen die Preise aufgrund des gestiegenen Angebots zurück, auch bei anderen Energieträgern, wie zum Beispiel Kohle, macht sich die geringere Nachfrage aus den USA bemerkbar. Nicht gerade ein Anreiz, über Alternativen zu fossiler Energie nachzudenken. Ganz im Gegenteil, die durch den Schiefergasboom stark gesunkenen Energiepreise in den USA geben der Diskussion um den internationalen Standortwettbewerb neue Nahrung. So wird Energiekommissar Günther Oettinger nicht müde, vor der drohenden Deindustrialisierung der EU aufgrund der vergleichsweise hohen Energiepreise zu warnen. Das ist Wasser auf die Mühlen der Industrie, die ohnehin gerne auf die hohen Kosten für die Umstellung auf erneuerbare Energien hinweist, dabei aber vergisst, die Milliardenbeiträge zu erwähnen, die Jahr für Jahr in die Erforschung und Realisierung fossiler und nuklearer Projekte fließen. Ein Betrag, der den für die Förderung erneuerbarer Energien bei Weitem übersteigt. Und das, obwohl diese Technologien noch in den Kinderschuhen stecken. Gerne verweisen Schiefergas-Cheerleader zudem auf die angebliche Klimafreundlichkeit von Gas. Und das nicht ganz so unrecht. Denn Gas verursacht weniger CO2-Emissionen als andere fossile Brennstoffe. Klimafreundlich, wie von der Industrie behauptet, ist es deshalb aber noch lange nicht. Das gilt insbesondere für unkonventionelles Gas, bei dessen Förderung teilweise große Mengen Methan freigesetzt werden. Je nach Ergiebigkeit einer Scholle verhagelt das die Klimabilanz. Eine Studie der Cornell University kommt zu dem Schluss, dass Schiefergas unter Umständen klimaschädlicher ist als die Nutzung von Braunkohle. Auch die radikalsten Energiewenden-Szenarien gehen davon aus, dass Gaskraftwerke für eine Übergangsphase zumindest als Stand-by-Option notwendig sind, um die unvermeidbaren Schwankungen bei Sonne und Wind auszugleichen. Die Gasindustrie wird deshalb nicht müde, erneuerbare Energien und Gas als idealer Partner anzupreisen. Allerdings nicht in der Absicht, die Gasbrücke irgendwann einzureißen, sondern dieser durch die Kombination mit CO2-Abscheidung und Speicherung einen grünen Anstrich zu verpassen. Auch in zahlreichen EU-Strategiepapieren steht CO2-Speicherung derzeit hoch im Kurs, was den Ausbau erneuerbarer Energieträger und anderer Klimaschutzanstrengungen in den Hintergrund drängen könnte. Möglicherweise erledigt sich die emotional geführte Debatte aber ohnehin schneller als gedacht, denn an vielen Orten erweisen sich die tatsächlichen Vorkommen geringer als angenommen. So haben in den USA 4 von 5 der größten Standorte ihr Fördermaximum bereits nach 2 Jahren überschritten. Ein Punkt, der in der konventionellen Förderung erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt erreicht wird. Eine Studie der Energy Watch Group kommt zu dem Schluss, dass die weltweite Gasförderung auch unter Berücksichtigung von Schiefergas 2020 ihren Höhepunkt erreichen wird. Die Investitionen in Fracking-Projekte überstiegen in den USA im Jahr 2012 bereits die Einnahmen. Das ist auch dem gefallenen Gaspreis geschuldet. Der schnelle und wahrscheinlich kurze Boom hat sich selbst die Preise kaputt gemacht. Um das Geschäft trotzdem weiter am Laufen zu halten, müssen ständig neue Standorte erschlossen werden. Es besteht somit guter Grund zu der Annahme, dass die Ergiebigkeit der Vorkommen systematisch überschätzt wurde. Auch für Europa werden Schätzungen bereits nach unten korrigiert. Die Begeisterung, in europäische Fracking-Projekte zu investieren, hält sich auch bei den FinanzakteurInnen in Grenzen. Die aktuelle Schieferblase könnte sich somit bald in Luft auflösen. Sich darauf zu verlassen, dass sich das Thema irgendwann von selbst erledigen wird, wäre jedoch fatal. Denn noch gibt der Glaube an eine goldene Gaszukunft in der öffentlichen Debatte den Ton an. Und auch ein kurzer Boom verursacht enorme langfristige ökologische und gesundheitliche Schäden, auf denen im Zweifelsfall die Allgemeinheit sitzen bleibt, während die Gewinne aus den Fracking-Abenteuern an private InvestorInnen fließen. Entschlossene Proteste können zu einer Verunsicherung von InvestorInnen beitragen, selbst wenn kein gesetzliches Verbot wie in Frankreich oder Bulgarien dabei herauskommt. Sie können zudem dazu beitragen, den herrschenden Diskurs zu verschieben. Denn allein die Aussicht auf eigene Gasreserven und fallende Energiepreise führt zu einer Verschiebung politischer Zielsetzungen und verhindert so eine zügige Umstellung auf erneuerbare Energien. Das Schiefergas bleibt deshalb am besten dort, wo es derzeit ist, nämlich unter der Erde. Wenn ihr mehr zu Fracking wissen wollt, findet ihr unter den Homepage, zum Beispiel Homepages, zum Beispiel energywatchgroup.org oder foeeurope.org oder corporateeurope.org Informationen. Wenden wir uns dem nationalsozialistischen Untergrund, wie die Naziterroristen sich selber nennen, zu, also eben halt den Naziterroristen wenden wir uns zu, und zwar mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik. Dieser wurde geschrieben von Thomas Lecorte und er hat auch einige Hypothesen zum Naziterror und diese könnt ihr jetzt hören und der Artikel heißt, der NSU war nicht die einzige rechte Zelle. Jahrelang planten und verübten Neonazis Anschläge unter den Augen des Verfassungsschutzes. Seit der Aufdeckung des nationalsozialistischen Untergrunds NSU wird immer wieder die Frage gestellt, ob es weitere, bis heute unerkannte Neonazi-Zellen gegeben haben könnte. Im Juni 2012 schrieb ich, dass der NSU als Untergrundzelle einen lokalen Sonderfall darstelle und dass man nicht davon ausgehen könne, dass er Teil einer großen, überregional organisierten Struktur gewesen sei, AK 573. Damit war gemeint, dass es vermutlich keine Vernetzung mehrerer organisierter Zellen gab, dass auch außerhalb von Sachsen und Thüringen Personen vom NSU wussten und das Zwickauer Trio sogar unterstützten, wurden damit nicht in Frage gestellt. Gibt es denn darüber hinaus Anzeichen für weitere Zellen? Um das herauszufinden, muss sowohl die rechte Szene der Jahrtausendwende betrachtet werden, als auch die bekannt gewordenen Anschläge, die einen rechtsradikalen Hintergrund haben oder haben könnten. Die Sicherheitsbehörden haben schon Ende 2011 erklärt, es würden nun alle ungeklärten Kriminalfälle der Zeit seit 2000 noch einmal unter die Lupe genommen, die ins Muster passen. Da seitdem keine weiteren Anschläge des NSU über die weitgehend bekannte Liste der Taten hinaus öffentlich genannt wurden, ist wohl davon auszugehen, dass dem Trio keine weiteren zuzuordnen waren. Nun gab es aber unstreitig seit 1998 eine Vielzahl von rechtsradikalen Anschlägen, die über spontane Aktionen hinausgingen. Wer hat sie begangen? Einzeltäter, Verwirrte, Waffennarren oder andere organisierte Gruppen? In den Medien verschwindet hinter dem monströsen Fall NSU leider oft die Tatsache, dass vor rund 10 Jahren rechtsradikaler Terror durchaus ein sehr präsentes Thema war. Es lässt sich im Rückblick einiges anhand von damaligen Anschlägen rechter Gruppen und der gegen sie erfolgten staatlichen Repression sichtbar machen. Nur verhältnismäßig wenige rechte Anschläge zwischen 1998 und 2003 blieben unaufgeklärt. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Polizei 1999 selbst einen Sprengstoffanschlag auf die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht in Saarbrücken als nicht rechtsextremistisch motiviert einstufte, obwohl in einem Bekennerbrief die Kameraden in Köln zu ähnlichen Taten aufgefordert wurden. Es bleibt also eine Ungewissheit, ob es noch weitere Anschläge geben könnte, die selbst in der kritischen Öffentlichkeit bisher, ähnlich wie die NSU-Taten, nicht als rechtsradikal motiviert erkannt worden sind. Spätestens seit Ende der 1960er Jahre werden in der rechten Szene beständig Waffen und Sprengstoff gesammelt, Wehrsport betrieben, kleine und meist kurzlebige militante Gruppen gebildet, Kleingruppen und einzelne Loose Guns begehen Anschläge. Viele Elemente eines vermeintlich bevorstehenden bewaffneten Kampfes sind dementsprechend ununterbrochen präsent. Für die Rechten ist diese Stimmung des kurz bevorstehenden Endkampfes ein wichtiges Element der Selbstmobilisierung. Doch ungefähr um das Jahr 1997 herum wurde die Idee vom bewaffneten Kampf à la Leaderless Resistance für viele Rechte richtungsweisend. Dies ist in den vergangenen Monaten vielfach dokumentiert worden, ebenso wie die auch seinerzeit schon zahlreichen Warnungen vor entstehenden militanten Strukturen, die unisono von Antifa-Gruppen, JournalistInnen, SicherheitsexpertInnen und InnenpolitikerInnen kamen. Nur der Verfassungsschutz wusste es natürlich besser. Ungeachtet der Tatsache, dass es den Bombenbastlern von Jena jahrelang gelungen war, sich ihrer Verhaftung zu entziehen, gibt es keine wirkungsvolle Unterstützerszene, um einen nachhaltigen Kampf aus dem Untergrund heraus führen zu können. Otto. In Berlin werden 1998 zwei Anschläge mit selbstgebastelten kleinen Bomben auf die Grabstätte von Heinz Galinski, ehemaliger Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, verübt, die bis heute unaufgeklärt sind. Im Mai 1999 meldet sich zudem eine nationalrevolutionäre Zelle in einem Interview in der Hamburger Neonazi-Zeitschrift Hamburger Sturm zu Wort, die sich als Untergrundaktivisten im Krieg mit dem System bezeichnet. Die Gruppe aus dem Berliner und Brandenburger Blood and Honor-Umfeld wird im Juni 2000 festgenommen. Es erweist sich, dass der V-Mann Carsten Czepanski führendes Mitglied war. Diese Zelle verfügt über Waffen und Sprengstoff, kommt aber nicht mehr dazu, sie für Anschläge einzusetzen. Im Saarland wird im März 1999 der bereits erwähnte und bis heute nicht aufgeklärte Bombenanschlag auf die Wehrmachtsausstellung in Saarbrücken verübt. In dieser Zeit ist die Neonazi-Szene in der Region sehr aktiv. Im November erscheint eine Anti-Antifa-Broschüre mit der Bezeichnung Der Werwolf aus den Reihen des WAW, Weißer Arischer Widerstand, eine Gruppierung mit klarem Blood-and-Honor-Bezug. In Brandenburg entsteht Anfang 2000 die Gruppe Nationale Bewegung, die nach verschiedenen kleineren Aktionen zwischen Juni und Dezember 2000 mehrere Brandanschläge auf türkische Imbisse im Raum Potsdam verübt. Zuletzt bekennt sie sich Anfang Januar 2001 zu einem Brandanschlag auf den jüdischen Friedhof von Potsdam. Es wird gegen 15 Personen aus dem Blood and Honor-Umfeld wegen § 129a ermittelt, das Verfahren jedoch später mangels Beweisen eingestellt. Pikanterweise wird 2003 bekannt, dass der V-Mann Toni Stadler von einer bevorstehenden großen Durchsuchungsaktion gegen die Verdächtigen gewusst und sie verraten hatte. Im Rhein-Ruhr-Gebiet erschießt im Juni 2000 der schwer bewaffnete Dortmunder Neonazi Michael Berger im Anschluss an eine Verkehrskontrolle 3 Polizisten und danach sich selbst. Anfängliche Vermutungen, er habe sich auf dem Weg zu einem Anschlag befunden, werden von der Polizei dementiert. Rheinische Post, 18.06.2000. 6 Wochen später, am 27. Juli, explodiert in Düsseldorf eine Nagelbombe und verletzt mehrere jüdische AussiedlerInnen teils schwer. Schon damals werden rechtsradikale TäterInnen vermutet. Rheinische Post online, 12.11.2011. Im Dezember 2003 schließlich wird mit einer Selbstschussanlage ein Anschlag auf einen türkischen Gastwirt verübt. Das Gerät, das einer Vorrichtung ähnelt, die 2011 in der Zwickauer Wohnung des NSU gefunden wurde, soll laut Polizei Spuren mehrmaligen Gebrauchs getragen haben. Ende 2001 entsteht in München die Kameradschaft Süd, in der sich ab Mai 2003 eine konspirative Untergruppe bildet, die Werbsportübungen betreibt, Waffen und Sprengstoff sammelt und Anschläge plant. Die Gruppe wird nach § 129a verfolgt und im September 2003 verhaftet, wobei unter anderem 1,7 Kilogramm TNT sowie weitere Sprengmittel gefunden werden. Mehrere Personen erhielten langjährige Haftstrafen. Nördlich von Stuttgart, im Raum Backnang, werden im ersten Halbjahr 2003 zahlreiche rechte Anschläge, darunter 3 Brandanschläge, verübt. Bei etwa 20 davon werden Hinweise auf die militante Blood and Honor Untergruppe Combat 18 hinterlassen. Auch hier werden mehrere Täter zu Haftstrafen verurteilt, wobei der Richter befindet, sie hätten mit dem Bezug auf Combat 18 nur prahlen wollen. Das sind 6 hervorstechende Beispiele für Gruppen, die entweder bereits Anschläge begingen oder sich zumindest als gefestigt und handlungsfähig und willig erwiesen hatten. Es gibt weitere Fälle, die weniger eindeutig sind. Etwa eine Gruppe um den Neonazi Anton Fahler, die in Ingolstadt und Umgebung zwischen 1997 und 2003 mehrfach bei der Waffenbeschaffung erwischt wird. Neonazis im Raum Merane, Sachsen, bei dem im Oktober 1997 zahlreiche Schusswaffen beschlagnahmt werden. Neonazis aus dem FAP-Umfeld im Raum Göttingen, die 1998 der Gründung einer terroristischen Vereinigung verdächtigt werden. Die Skinhead Sächsische Schweiz, SSS, die von 1997 bis 2001 neben Straßenterror auch Wehrsport auf dem Programm haben. Obwohl die Sicherheitsbehörden in dieser Zeit nicht müde wurden zu erklären, es gebe keine rechten Terrorstrukturen, wurden zwischen 1999 und 2004 immerhin mehr als 10 Ermittlungsverfahren wegen krimineller oder terroristischer Vereinigung gegen rechte Gruppen geführt, wobei es zu etwa 20 Verurteilungen kam. Gruppen wie Blood and Honor und SSS wurden verboten. Wieso das alles kein Terrorismus gemäß offizieller Definition war, wusste der Verfassungsschutz auf pfiffige Weise darzulegen. Terrorismus sei der nachhaltig geführte Kampf für politische Ziele, vor allem mit Straftaten, die im § 129a aufgeführt sind. Da aber nach Ansicht des Verfassungsschutzes Neonazis mangels geeigneter Führungsperson, Logistik und finanzieller Mittel nicht in der Lage seien, nachhaltig zu kämpfen und überdies militante Rechtsextremisten Terrorismus ablehnen, Verfassungsschutzbericht 2002, können ihre Taten gar kein Terrorismus sein. Selbst als in der Jenaer Garage 1998 4 Rohrbomben gefunden werden, stellt der Verfassungsschutzbericht dazu lapidar fest, konkrete Anschläge scheint die Gruppe damit nicht beabsichtigt zu haben. Es ist festzuhalten, dass in den Jahren von 1998 bis 2003 genau das passiert ist, was öffentlich vorhergesagt wurde. Es bildeten sich mehrere militante rechte Kleingruppen, die Anschläge begingen. Es gab sie neben dem NSU zumindest im Raum Berlin, Saarbrücken, Potsdam, Ruhrgebiet, Stuttgart, München. Die Bombenanschläge von Saarbrücken im März 1999 und London April 1999 wirkten dabei wie Startschüsse. Der Düsseldorfer Bombenanschlag vom Juli 2000 kennzeichnet den Eintritt in die heiße Phase der rechten Terrorzellen. Der Verfassungsschutzbericht 2000 stellt fest, dass nach einem ruhigen Beginn des Jahres ab Juli ein starker Anstieg zu verzeichnen war. Auch wenn davon auszugehen ist, dass es keine geheime Steuerung dieser Gruppen gab, sondern sie das Ergebnis einer folgerichtigen Entwicklung in einem bestimmten politischen Milieu waren, und zwar weniger der Kameradschaftsszene, sondern vor allem dem der Blood and Honor Klientel, ist doch klar, dass es die anderen Terrorzellen neben dem NSU sehr wohl gab. Der Unterschied liegt darin, dass das Zwickauer Trio situationsbedingt in den Untergrund ging und dort fortbestand, während sich die anderen Gruppen wieder auflösten, nicht unwesentlich aufgrund der staatlichen Repression. Der Organisierungs- und Reifegrad der Gruppen war allerdings höchst unterschiedlich. Die einen schafften es kaum, einen Imbisswagen in Brand zu setzen, während andere Bomben mit TNT bastelten. Dem Verfassungsschutz blieb diese Entwicklung auch gar nicht mal verborgen. Noch im Verfassungsschutzbericht 2000 wurden Ansätze für ein Entstehen rechtsterroristischer Strukturen notiert. Im Rückblick 2004 wurde dann erleichtert festgestellt, der Höhepunkt der Entwicklung sei 2000 überschritten gewesen und die Verfolgungsmaßnahmen hätten Wirkung gezeigt. Aus heutiger Sicht kann weder eine damalige Untätigkeit der Sicherheitsbehörden noch eine allgemeine Unsichtbarkeit des Problems rechter Terror behauptet werden. Die historische Parallele, die sich zu ähnlichen Situationen rechtsradikale Mobilisierungen wie in den Jahren 1972, 1980 und 1992 ziehen lässt, ist vielmehr die Mischung aus Bagatellisierung, und das konnte doch niemand ahnen. Auch die nächsten rechten Zellen werden wieder völlig überraschend kommen. Schon 1970 beklagte ausgerechnet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass rechtsradikale Taten allzu oft unzurechnungsfähigen Einzeltätern zugeschrieben würden. So konnte am 12. November 2011 der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundesfraktion, Michael Hartmann, in der Wochenzeitung Die Zeit beruhigend erklären: Ich sehe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verfassungsschutz hier eine gefährliche Entwicklung verschlafen hat. Darin ist ihm unbedingt beizupflichten. Der Verfassungsschutz hatte nicht geschlafen. Er hatte mal wieder zugesehen. Wobei es zum Prozess um den NSU und dergleichen mehr noch sehr viel zu berichten geben wird und ja auch gibt. Also ihr findet viele Berichte unter freie-radios.net, also Audioberichte. Und hier gibt es auch einige Thesen, dass der Verfassungsschutz, der BND, das BKA und wie all diese sogenannten Sicherheitsorgane heißen, nicht nur zugesehen haben, sondern aktiv finanziert, aktiv unterstützt, aktiv beraten haben. Und hieraus lässt sich regelrecht die These ableiten, dass es niemals in der BRD eine Re-Education gab, also eine wirkliche Entnazifizierung. Und hierzu gibt es auch ein aktuelles Buch, das unter anderem in der Jungen Welt vorgestellt wurde. Und dieses Buch befasst sich mit der NSDAP und mit den Dateien der NSDAP-Mitglieder und dass diese die US Army hatte, also die amerikanischen Befreier, wie sie so genannt werden. Und diese wurden dann eigentlich, so war der Plan der US-Administration, 1967 sollten sie eigentlich übergeben werden an BRD. Und diese sagte dann aber in internen Gesprächen, dass sie diese nicht wollen, sondern dass sie anfragen offiziell, ob sie diese Dateien haben könnt, die Mitgliederdatei der NSDAP, und dass aber dann offiziell die USA das ablehnen sollten. Und durch diese Hinhaltespielchen wurden dann erst 1994 die Parteimitgliedschaftsdaten übergeben an die BRD und sie sind nach wie vor nur eingeschränkt erhältlich. Und ja, die meisten führenden Politikerinnen nach dem Zweiten Weltkrieg waren natürlich auch zuvor bereits NSDAP-Mitglieder oder gar Waffen-SS-Mitglieder oder noch Schlimmeres. Diese Dateien werden in einem aktuell veröffentlichten Buch genauer beleuchtet und auch der Werdegang der Verschleierung des nicht öffentlichen Machens. Wir wollen uns jetzt dem Mietrecht zuwenden, und zwar aus aktuellem Anlass. Einerseits ist es ja so, dass Rosemarie Vlies, die in Berlin-Reinickendorf am 9. April 2013 zwangsgeräumt wurde, am 11. April 2013 gestorben ist und es daraufhin größere Proteste in Berlin gab, die mit extremer Polizeigewalt bis hin zu Ohnmächtigschlagen von Demonstrationsteilnehmerinnen begegnet wurde. Und es sind ja bundesweit enorme Mietsteigerungen in den letzten Jahren zustande gekommen, im Endeffekt seit 2008, seitdem Euro eben in der sogenannten Krise ist und eben in sogenanntes Betongold investiert wird, also in Immobilien, in der BRD sind enorme Mietsteigerungen zustande gekommen und nun am 13.12.2012 ist im Bundestag mit Regierungsmehrheit ein neues Gesetz beschlossen worden und dieses Gesetz heißt Gesetz über die energetische Modernisierung von vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte Durchsetzung von Räumungstiteln. Also offiziell wird eben halt davon gesprochen, dass die energetischen Modernisierungen von Wohnungen einfacher durchgeführt werden müssen, um die CO2-Ziele der BRD umsetzen zu können. Wobei dieses eine krasse Lüge ist, da im letzten Jahr die CO2-Mengen, die ausgestoßen wurden, in der BRD gestiegen sind. Naja, aber zurück zu diesem Gesetz. Was bedeutet dieses Gesetz für Mieterinnen? Also einmal zu den energetischen Modernisierungen. Dort gibt es viele Änderungen, hier ein paar nur. Und zwar die Anforderungen für Modernisierungsankündigungen wurden gesenkt. Es wird also für Betroffene schwerer, eine Modernisierung zu verzögern, wenn die Ankündigung nicht ausreichend war. Dies senkt die Verhandlungsmacht der Mieterinnen. Dann zu den Härtegründen. Persönliche und finanzielle Härtegründe gegen eine Modernisierung müssen innerhalb eines Monats nach Empfang der Modernisierungsankündigung erklärt werden. Auch wenn sie erst weiter später, also wenn eben die Mieterhöhung folgt und überhaupt klar ist, wie hoch die Mieterhöhung sein wird, eine Rolle spielen. Trotzdem muss, bevor überhaupt genau klar ist, wie hoch wird die Mieterhöhung durch Modernisierung sein, müssen die Gründe schon angegeben werden, weshalb eine finanzielle Härte für den Mieter oder die Mieterin da ist. Dann ist es so, dass wenn diese finanziellen Härtegründe fristgerecht eingereicht werden, werden sie erst verhandelt nach Abschluss der Baumaßnahmen. Sie berechtigen also nicht dazu, die Bauarbeiten zu stoppen oder Sonstiges dagegen einzuleiten. Und die Härtegründe werden dann nicht allein betrachtet, also die finanziellen Härtegründe für den Mieter, sondern sie werden abgewogen mit den Interessen der Vermieter. Und während einer energetischen Modernisierungsarbeit darf die Miete nicht gemindert werden, egal wie sehr der Wohnwert durch die Bauarbeiten eingeschränkt wird. Also das sind einige der katastrophalen Verschlechterungen bei Modernisierung. Und dann bei Mietantritt verschlechtert sich auch die Situation der Mieter deutlich. Da bei nicht fristgerecht gezahlter Mietkaution können Vermieter schneller die Wohnungsräumung veranlassen. Also das heißt, angenommen, Mensch kriegt Geld vom Jobcenter. Der Jobcenter überweist die Mietkaution nicht rechtzeitig, kann direkt die Wohnung geräumt werden. Und was besonders katastrophal ist, wie es ja auch schon im Titel des Gesetzes heißt, vereinfachte Durchsetzung von Räumungstiteln, also Zwangsräumungen werden erheblich erleichtert. Wird ein Räumungsverfahren wegen Mietrückstands, zum Beispiel durch eine Mietminderung, vom Gericht als aussichtsreich eingeschätzt, kann es von den Mieterinnen verlangen, den strittigen Betrag ziemlich kompliziert beim Gericht zu hinterlegen, also den kompletten strittigen Betrag. Also angenommen, 12 Monate wurde die Miete gemindert, muss dieser komplette Betrag ziemlich kurzfristig beim Gericht hinterlegt werden. Wenn die Mieterinnen dieses nicht können, weil sie einfach zu wenig Geld haben und dieser Aufforderung dann nicht nachkommen können, kann per einstweiliger Verfügung, also noch vor einem eigentlichen Gerichtsverfahren, geräumt werden. Einige der ganz schön vielen Verschlechterungen, die eben jetzt mit diesem Gesetz, das am 13.12.2012 im Bundestag mit Regierungsmehrheit beschlossen wurde und dann am 18. März 2013 im Bundesrat verhandelt wurde. Und es wurde dort der Vermittlungsausschuss nicht angerufen, da sich das Land Berlin eben enthalten hat. Und in der Zeitschrift des Lobbyverbandes der Vermieter Haus und Grund heißt es, das Gesetz geht auf eine erfolgreiche Lobbyarbeit zurück und stolz vermeldet Haus und Grund, wenn es so beschlossen wird, ist es unser Gesetz, sagt Warnecke. Und er ist der stellvertretende Generalsekretär des Verbandes. Also es scheint so zu sein, dass hier ein Gesetz, das die Rechte der Mieterinnen drastisch verschlechtert, in Form von Lobbyarbeit, in Form von Parteispende, also ähnlich wie das Hotelgesetz, wo Mövenpick eine Spende von mehreren Millionen überwiesen hat an die FDP und daraufhin die Steuern auf Hotelbetriebe von 19% auf 9% gesenkt werden. Ähnlich hat jetzt ein Ausverkauf der Mieterrechte stattgefunden, der Mieterinnenrechte. Ja, und da findet ihr im Mietenecho einen ziemlich langen Artikel im Berliner Mietenecho und auch auf dem Gentrification-Blog findet ihr was dazu und auf dem Mietenstoppen-Blog ebenfalls. Die genaueren Links, die findet ihr dann unter medienspiegel.blogsport.de. Und all dieses, was ich gerade erzählt habe, ist nicht nur in so radikalen Zeitungen wie dem Berliner Mietenecho, also einer Organisation von Mieterinnen zu finden, sondern die Behauptung über die Lobbyarbeit von Haus und Grund wird insbesondere beim Report Mainz, also dem ZDF-Report, dargestellt. Und all diese Sendungen könnt ihr auch nachschauen unter diesem Gentrification-Blog. Das war der linke Medienspiegel im Mai. Außerdem wollen wir euch noch darauf hinweisen, dass es zu 20 Jahre Abschaffung des Asylrechts ab den 10. Mai auch in Sachsen-Anhalt viele Aktionen geben wird. Die könnt ihr finden unter antiranetlsa.blogsport.de und zum Beispiel findet da am 15. eine Kundgebung in Halle auf dem Marktplatz statt und abschließend wird es eine Aktion am 25. in Berlin, eine Großdemonstration geben und alles Nähere, wie gesagt, findet ihr unter antiranetlsa.blogsport.de und alles genauer zum linken Medienspiegel findet ihr unter medienspiegel.blogsport.de. Ja, und tschüss und einen schönen Mai.